Erstens sind die Worte, die Mose zu ganz Israel gesprochen hat, als sie östlich des Jordan in der Wüste an verschiedenen Orten waren. Zweiter die Reise vom Horeb zum Gebirge Seir, bis nach Kadesh Barnea, dauerte 11 Tage. Dritter im 40. Jahr, am ersten Tag des 11. Monats, sagte Mose den Israeliten alles, was Jahwe ihm für sie befohlen hatte. Vierter dies geschah, nachdem Mose die Amoriterkönige Sihon von Heschbon und Ogi von Baschan, der in Ashtaroth lebte, bei Edrei besiegt hatte. Fünfter östlich des Jordan im Land Moab begann Mose, das Gesetz zu erklären, indem er sagte, Sechster Jahwe, unser Gott, hatte am Horeb zu uns gesagt, ihr seid lange genug an diesem Berg geblieben. Siebter brecht auf und zieht direkt zum Gebirge der Amoriter und zu allen ihren Nachbarn, die in der Steppe, im Gebirge, in den Tälern und an der Küste wohnen. Geht in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis zum großen Fluss Euphrat. Achter ich gebe euch dieses Land. Zieht hinein und nehmt es in Besitz, denn Jahwe hat euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, dass er es ihnen und ihren Nachkommen geben wird. Neunter damals sagte ich zu euch, es ist zu schwer für mich, allein für euch zu sorgen. Zehnter Jahwe, euer Gott, hat euch so viele gemacht, dass ihr schon jetzt so zahlreich seid wie die Sterne am Himmel. Elfter möge Jahwe, der Gott eurer Väter, eure Zahl tausendmal größer machen und euch segnen, wie er es euch versprochen hat. Zwölfter aber wie kann ich allein eure Lasten, Probleme und Streitigkeiten tragen? Dreizehnter bringt mir aus jedem Stamm weise, kluge und angesehene Männer, damit ich sie zu euren Anführern mache. Vierzehnter ihr antwortetet mir und sagtet, das ist gut, was du vorgeschlagen hast. Fünfzehnter da wählte ich unter euch weise und angesehene Männer aus und machte sie zu euren Anführern, zu Obersten über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner und zu Beamten in euren Stämmen. 16. Damals gab ich euren Richtern diese Anweisung, hört eure Landsleute an und fällt gerechte Urteile, egal ob jemand einen Streit mit einem Landsmann oder mit einem Fremden hat. 17. Seid im Gericht unparteiisch, hört den Kleinen genauso an wie den Großen. Habt keine Angst vor jemandem, denn das Gericht gehört Gott. Aber wenn euch ein Fall zu schwer ist, bringt ihn zu mir, damit ich ihn anhöre. 18. So gab ich euch damals Anweisungen für alles, was ihr tun solltet. 19. Danach brachen wir vom Horeb auf und zogen, wie Jahwe, unser Gott, befohlen hatte, durch die ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Amoritergebirge. Als wir in Kadesh Barnea ankamen, 20. da sagte ich zu euch, ihr seid jetzt am Amoritergebirge angekommen, das Jahwe, unser Gott, uns geben will. 21. Du siehst, Jahwe, dein Gott, hat dir das Land jetzt gegeben. Geh und nimm es in Besitz, wie Jahwe, der Gott deiner Väter, dir befohlen hat. Hab keine Angst und sei mutig. 22. Da kamt ihr alle zu mir und sagtet, lasst uns Männer vorausschicken, damit sie das Land erkunden und uns berichten, welchen Weg wir nehmen sollen und welche Städte wir erreichen werden. 23. Weil mir der Vorschlag gut schien, wählte ich 12 Männer aus euch aus, einen aus jedem Stamm. 24. Sie zogen direkt ins Gebirge hinauf, erreichten das Tal Eschkol und erkundeten das Land. 25. Sie nahmen auch einige Früchte des Landes mit und brachten sie zu uns. Sie berichteten uns und sagten, das Land ist gut, das Jahwe, unser Gott, uns geben will. 26. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und habt dem Befehl Jahwes, eures Gottes, nicht gehorcht. 27. Ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, Jahwe hat uns aus Hass gegen uns aus Ägypten geführt, um uns den Amoritern auszuliefern, damit sie uns vernichten. 28. Wohin sollen wir denn gehen? Unsere Landsleute haben uns entmutigt, indem sie sagten, dort leben Leute, die größer und stärker sind als wir. Die Städte sind groß und sehr hoch befestigt, und wir haben sogar Enakiter dort gesehen. 29. Da sagte ich zu euch, erschreckt nicht und habt keine Angst vor ihnen. 30. Jahwe, euer Gott, der vor euch herzieht, wird selbst für euch kämpfen, genau. Wie er euch in Ägypten geholfen hat. 31. Auch in der Wüste, die ihr gesehen habt, hat Jahwe, euer Gott, euch getragen wie ein Vater sein Kind, auf dem ganzen Weg, den ihr gegangen seid, bis ihr hier angekommen seid. 32. Aber trotzdem hattet ihr kein Vertrauen zu Jahwe, eurem Gott, 33. der vor euch hergezogen ist, um einen Lagerplatz für euch zu suchen, nachts im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, den ihr gehen musstet, und tagsüber in der Wolke. 34. Als Jahwe eure Worte hörte, wurde er zornig und schwor, 35. Keiner von diesen Männern, von dieser bösen Generation, soll das gute Land sehen, das ich ihren Vätern versprochen habe. 36. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird es sehen. Ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er Jahwe ganz gehorsam war. 37. Auch auf mich wurde Jahwe wegen euch zornig und sagte, auch du wirst nicht dorthin kommen. 38. Josua, der Sohn Nuns, der dir dient, wird hineinkommen. Mach ihm Mut, denn er wird das Land unter den Israeliten aufteilen. 39. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden eine Beute der Feinde werden, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie werden hineinkommen. Ihnen werde ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. 40. Ihr aber kehrt um und brecht auf in die Wüste, auf dem Weg zum Schilfmeer. 41. Da antwortetet ihr mir und sagtet, wir haben gegen Jahwe gesündigt, wir wollen jetzt doch hinaufziehen und kämpfen, genau wie Jahwe, unser Gott, uns befohlen hat. Und ihr alle legtet eure Waffen an und zogt leichtsinnig ins Gebirge hinauf. 42. Da sagte Jahwe zu mir, sage ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht bei euch, sonst werdet ihr von euren Feinden besiegt werden. 43. Ich sprach zu euch, aber ihr hörtet nicht, sondern seid trotz Jahwes klarem Befehl übermütig ins Gebirge hinaufgezogen. 44. Da zogen die Amoriter, die auf diesem Gebirge wohnten, aus, um euch anzugreifen. Sie verfolgten euch hartnäckig wie Bienen und zerstreuten euch von Seir bis Horma. 45. Ihr kam zurück und klagtet vor Jahwe, aber Jahwe hörte nicht auf euer Klagen und achtete nicht auf euch. 46. So musstet ihr lange Zeit in Kades bleiben.